Einheit 13. Übung 1b. 1. Hast du schon die Kundendaten in der Excel-Tabelle korrigiert? Ja, ich bin gleich fertig. 2. Hallo Frau Winter, ist die Bestellung von der Firma Hartwig heute gekommen? Ja, die Bestellung ist eben geliefert worden. Und die Menge stimmt auch. Dann kann ja die Buchhaltung die Rechnung bezahlen. Ja. 3. Guten Tag, Matson AG. Sie sprechen mit Frau Drews. Guten Tag. Ist Frau Dr. Althaus zu sprechen? Ja, einen Moment. Ich verbinde Sie. 4. Ich glaube, die Computer in der Firma funktionieren jetzt wieder richtig. Ja, es war nicht schwer, den Fehler zu finden. 5. Bachmann, guten Tag. Hallo Laura, hier ist Helmut. Ich bin gerade zu einem Kunden unterwegs und habe aber unsere Preisliste vergessen. Könntest du sie mir bitte mailen? Ich schicke sie dir sofort. Danke.